Am Ende des Buches gebe ich, ich bin jetzt ans Ende gesprungen, weil es einfach thematisch passt. Am Ende des Buches gebe ich 50 Handlungsoptionen, Tipps, wie man aus seiner eigenen Position individuell etwas gegen Rassismus tun kann. Man kann mit diesen Tipps machen, was man möchte. Man kann sie einfach lesen, man muss sie nicht lesen, man kann sie umsetzen, man muss sie nicht umsetzen. Jede Person ist freiwillig. Und Tipp Nummer 20 lautet so: Rufen Sie nicht bei jeder Kleinigkeit die Polizei. Die Nachbarn sind nachts deutlich zu laut, dann klopfen Sie an die Tür und fragen Sie höflich, ob die Musik etwas leiser gedreht werden kann. In der U-Bahn spricht der Sitznachbar in einer Fremdsprache ins Telefon. Gewöhnen Sie sich an den Trubel einer Großstadt oder setzen Sie sich einfach um. Im Park fühlen Sie sich von einer Gruppe junger Männer of Color bedrängt, obwohl sie Ihnen nichts tun? Dann checken Sie mal Ihren angelernten Rassismus und gehen Sie einfach aus dem Weg. Polizeigewalt stellt für viele Minderheiten eine ernste Gefahr dar. Wenn weiße Menschen den Notruf wegen Trivialitäten wählen, macht das der Polizei nicht nur unnötige Arbeit, es bedroht Schwarze und People of Color unmittelbar. Für verletzbare Gruppen ist die Polizei oft leider kein Freund und keine Helferin. Laut einer Studie der Ruhr-Universität Bochum aus dem Jahr 2019 gibt es jährlich rund 2000 Ermittlungsverfahren zur Polizeigewalt in Deutschland. Die Dunkelziffer wird dabei auf mehr als 10.000 geschätzt. Es bräuchte also mehr Forschung zum Thema. Von dieser Gewalt sind in erster Linie Nicht-Weiße betroffen und das nicht nur in Ländern wie den USA, in denen Polizeigewalt oft tödlich, vor allem für schwarze Menschen, endet. Die lynchhafte Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten im Mai 2020 ist lediglich einer von tausenden Fällen, bei denen in den vergangenen Jahren schwarze Menschen von weißen BeamtInnen aufgrund des strukturellen Rassismus getötet wurden. Auch in Deutschland existiert dieses Problem. Der aus Sierra Leone stammende Oli Jallo ist am 7. Januar 2005 in einer Gewahrsamszelle im Keller eines Dienstgebäudes der Polizei in Dessau-Roßlau verbrannt. Recherchen verschiedener Medien legen nahe, dass es sich dabei um einen Mord gehandelt hat. Oli Jallo ist laut eines forensischen Gutachtens aus dem Jahr 2019 unmittelbar vor seinem Tod schwer misshandelt worden. In einer abgeschlossenen Zelle, in einem Polizeirevier. Die Beamten wurden nie zur Verantwortung gezogen. Nur der damals verantwortliche Dienstgruppenleiter wurde am 13. Dezember 2012 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von insgesamt 10.800 Euro verurteilt. Im Jahr 2018 verbrannte Ahmad Ahmad in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Kleve. Recherchen zeigen, dass Ahmad zu Unrecht festgenommen und wochenlang eingesperrt wurde. Den Sicherheits- und Justizbehörden war wochenlang bekannt, dass der junge Mann schlicht verwechselt wurde. Ahmad Ahmad starb, weil sich Polizei und Justiz in Deutschland nicht besonders für die Leben von Nicht-Weißen interessieren. Hinzu kommt, dass die Polizei aufgrund der herrschenden rassistischen Strukturen oft nicht angemessen reagieren kann. Im Juni 2020 erschoss ein Polizeibeamter den 54-jährigen marokkanischen Staatsbürger Mohammed Idrisi in Bremen. Medienberichten zufolge wurde die Polizei gerufen, weil der psychisch erkrankte Idrisi mit einem Messer in der Hand in einem Hof Nachbarn angeschrien haben soll. Anstatt mit dem sozialpsychiatrischen Dienst deeskalierend auf Idrisi einzuwirken, endete dieser Einsatz, nachdem der Polizist Pfefferspray in Mohammed Idrisis Gesicht gesprüht hatte, mit tödlichen Schüssen. Der ganze Vorgang ist in einem Handyvideo dokumentiert. Es liegt also nahe, was viele AktivistInnen bereits verlangen, nämlich finanzielle Ressourcen der Polizei zugunsten der sozialen Arbeit umzuverteilen. Das ist eine politische Debatte, die ganz oben entschieden werden muss. Was Sie allerdings im Einzelfall machen können, rufen Sie nicht die Polizei, wenn es nicht sein muss. Das illustriert auch nochmal die Fallhöhe. Es geht nicht darum, dass ich pünktlich meinen Anschlusszug erreichen möchte am Bahnhof. Es geht darum, dass es wirklich Menschen gefährdet, weil die Strukturen so sind, wie sie sind und weil sehr viele Menschen sehr schnell 110 wählen. Ich hatte vorgestern, bin ich von Berlin nach Heilbronn gefahren Und ein junger Mann, der mehr oder weniger mein Cousin sein könnte, hatte halt kein Ticket. Passiert. Er hatte kein Ticket. Passiert. Er müsste dann eine Strafe zahlen, 60 Euro. Die Schaffnerin hat das dann in der ersten Sekunde gemerkt, der hat kein Ticket. Und er konnte nicht mit ihr reden. Und sie hat schon das Handy gezückt und war schon bei Bundespolizei anrufen. Und ich so, was ist das für eine Eskalationsstufe? Zufälligerweise saß ich daneben und habe angeboten, dass ich einfach übersetze. Ich habe eigentlich nichts gemacht, ich habe nur drei Sätze übersetzt. Der hat Arabisch gesprochen und der junge Mann hat mir gesagt, wie die wollte jetzt die Polizei rufen. Das war auch so ein junger, der war glaube ich so 19, so Männlichkeit, so ein bisschen so, hab halt kein Ticket, so what? Und ich so, das hätte auch hier schlecht enden können. Warum muss man direkt bei dieser, ich bin mir absolut sicher, dass die Polizei auch nicht bei jeder Trivialität angerufen werden möchte. Weiß nicht, das müssen Sie beantworten. Ja, ich bin ein bisschen entsetzt, weil ich sage jetzt mal, Sie können in Hamburg ruhig die Polizei anrufen. Also ich finde das ein bisschen stereotyp, das an Einzelfällen so darzustellen. Das sind keine Einzelfälle, das ist eine Struktur, Die Sie jetzt vorgetragen haben, das sind einzelne Fälle auch. die sich in eine Unabhängig Struktur davon, einbetten. Sie sagen jetzt Struktur. Ich würde mal gegenhalten. Ich glaube, dass es Optimierungsansätze gibt, auch innerhalb einer Struktur. Aber darüber klar zu definieren, das ist Ihr Recht als Journalist, dass es strukturelle Mängel gibt, das würde ich in der Stärke, wie Sie es behaupten, so nicht feststellen. Es gibt andere Beispiele, auch hier aus NRW. Jetzt gehen ganz viele Hände hoch und sie sind alle dran Nein, gleich. jeder kennt Genau. Beispiele. Nein, Einfach. nicht Beispiele, sondern die einfach die Struktur illustrieren. Ich muss als Journalist etwas auch erzählen, damit die Leute mir auch folgen können. Aber die ganzen rassistischen WhatsApp-Gruppen, das ist nicht ein Zufallsfund, sondern das ist einfach auch in der Masse, wie sie dann aufgetaucht sind, weil plötzlich Journalistinnen und Journalisten hingeguckt haben. Jahrelang, ich wurde gefragt, was hast du eigentlich gegen die Polizei vor 5, 6 Jahren, dass du da recherchierst? Und ich so, ich kenne das aus der Betroffenheit von sehr vielen Menschen und weiß, dass da irgendwas ist und ich möchte das recherchieren. Und als 5 Dutzend andere Kolleginnen auch auf die Idee gekommen sind, überall ploppten die WhatsApp-Gruppen auf, weil das ein strukturelles Problem ist. Das sind keine Aber ein Einzelfälle. strukturelles Problem der Gesellschaft Nee, in oder der ein Polizei. Selbstbewusstsein? Das ist ein strukturelles Problem in der Polizei. Dazu gibt es gute Polizeiforschung, weil es ein Problem zum Beispiel in der Ausbildung gibt, auch hier in NRW. Ich habe über ein Lehrbuch geschrieben, das stereotypische Bilder von sogenannten arabischen Männern vermittelt, von russischen Männern vermittelt, das in Münster benutzt wird zum Beispiel. Das ist auch nur eine Illustration des strukturellen Problems. Bei der Polizei enden sehr, sehr viele junge Menschen, die eher so auf Law and Order, also auf Recht und Ordnung sind. Also ich würde mich wundern, wenn jetzt bei Ihnen so Antifa-Leute sich bewerben würden. Eher weniger da außen vor kommen, da Genau. vor. Das heißt, es gibt schon eine bestimmte politische, nicht alle, aber es gibt eine politische Haltung, die schon da ist. Die Polizeigewerkschaften machen natürlich auch Diskurs im Sinne, um die Strukturen zu behalten. Es gibt so etwas wie Cop Culture, das kommt aus der Polizeiforschung. Da geht es darum, dass jemand eine rassistische Botschaft oder eine Verharmlosung des Nationalsozialismus in diese WhatsApp-Gruppe posten kann, weil diese Polizistin, dieser Polizist sicher ist, dass niemand ihn verpfeifen wird. Das ist Cop Culture. Man fühlt sich sicher in einer bestimmten Bubble quasi. Und das ist über die Jahrzehnte tatsächlich so ausgeufert, dass man in Essen, in Berlin, in Frankfurt, dass man in Hamburg, in ganz verschiedenen Städten genau das vorfindet. Und da bin ich noch gar nicht beim Thema NSU, sogenannte NSU 2.0 angelangt, wo gerade erst nachrecherchiert wird, wie von Polizeicomputern Daten von Menschen abgeschöpft worden sind, die dann bei einem Rechtsextremisten gelandet sind. Die offizielle Erzählung ist, der hat einfach mit Autorität überall bei der Polizei angerufen und hat gesagt, geben Sie mir Ihre Daten von so und so. Und dann, das würde mich wundern, wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen das so machen, wenn ich da anrufen, also ich wünschte, ich könnte bei der Polizei anrufen und sie geben mir die Daten raus, dann müsste ich weniger recherchieren. Und das sind die strukturellen Probleme, die über diese Beispiele illustriert werden. Es haben sich sehr, sehr viele Leute gemeldet. Jetzt müssen Sie nochmal Hand heben. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Okay, Sie sind ja zuerst. Wir sitzen ja beide gelegentlich am runden Tisch und Sie haben sicherlich mitbekommen, dass wir als Teil der Zivilgesellschaft uns an den WA genannt haben. Das ist der Westfälische Anzeige hier, die einzige Zeitung. Weil es doch immer wieder vorkommt, dass Tathergänge mit Personenbeschreibungen versehen werden, die eindeutig rassistisch sind. Die Antwort des WA war, das sind Vorgaben, die aus dem Polizeipräsidium kommen, die übernommen werden. Also WA, wer stellt denn Unschuld oder die Tastatur? Wir übernehmen nur. Da ist auch wirklich die Frage, warum. Aber Sie waren dann bei der letzten Sitzung, glaube ich, nicht dabei, wo das Ganze nochmal aufgeklärt worden ist, hat er bei uns aus Gespräch gegeben. Ja. Es ist keine Angaben aus unserem Hause waren, die dem WA zur Verfügung standen. War eine Interpretation. Okay, ja. Okay. Sie können dann gleich auch nochmal dazu was sagen, weil es ist fair einfach, wenn die Leute schon gewartet haben. Aber das war zum Beispiel, was dann eben auch bearbeitet wurde. So, ganz auf den Tisch. Das ist ja auch wichtig. Ja, genau. Bitte. Bei mir geht es einfach darum, dass die Polizei tatsächlich ein Spiegelbild dieser Gesellschaft nicht diskriminierend denkt und tut, macht. Das wäre überraschend, wenn es nicht so wäre. Aber ich merke das bei der Thematik, das ist schon heiß hier geworden, weil tatsächlich die Frage der Identität, die immer wieder gestellt wird, wer Deutscher oder wer nicht Deutscher ist, ich finde also die Leute, die sagen, dass sie ohne Migrationshintergrund als gute Begrifflichkeit dafür, mal darzustellen, dass damit das abgebaut wird, nicht nur in unserer Gesellschaft, auch in diesen Strukturen von der Polizei, von dem Beamtentum und eine Arbeit, die man also ein Fehlschluss ist daran zu denken, dass indem wir divers mal diese Struktur mal gestalten, würden wir das Problem bewältigen. Also es muss sehr viel Qualifizierungsarbeit, Antirassismus, Arbeit vorangetrieben werden in der Gesellschaft sowie bei der Polizei, um diese Mauer zu brechen. Und das muss man erstmal hinnehmen, um damit was ändern zu wollen. Okay, vielen Dank. Okay. Ja, also ich schließe auch daran an, Markus, was du gerade gesagt hast. Also ich finde ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht trennen können. Wir leben in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft, so auch die Polizei. Deswegen passiert Racial Profiling, ob gewollt oder nicht, passiert ganz, ganz häufig. Dabei ist natürlich besonders so die Machtposition der Polizei einfach hervorzuheben, weil in einer strukturierten Gesellschaft, was ist der strukturierten Gesellschaft, mit Macht ist es sehr, sehr wirkmächtig. Ich finde, das sieht man auch sehr gut, um auch nochmal an den Tag heute sozusagen zu verweisen, gegen antimuslimischer Rassismus, als die Mara El-Shabini angegriffen wurde, beziehungsweise ermordet wurde, abgeschlachtet wurde regelrecht, war es ja quasi ein per se Beispiel für Racial Profiling, was innerhalb von Sekunden passiert ist. Als die Polizei reingestürmt ist, haben sie nicht nur den Mann überwältigt, sie haben auch ihn geschossen, weil sie ihn intuitiv sozusagen für den Täter gehalten haben. Und das ist ein Beispiel, was verdeutlicht, wie wirkmächtig, wie tief verwurzelt auch Rassismus in der Gesellschaft, aber insbesondere dann problematisch innerhalb der Polizei betrachtet werden muss. Jetzt wurden ganz viele wichtige Sachen gesagt. Also einerseits nochmal die machtkritische Perspektive. Das größte Machtgefälle, was ich versuche auch zu illustrieren, ist, wenn ich einen Polizisten, der bewaffnet ist und das Gewaltmonopol im Rücken hat. Das ist ein großes Machtgefälle. Weil was Polizeigewerkschaften gerne machen, ist Opferolympiade. Das ist, wir sind nicht gleich. Da ist eine Person, die ist bewaffnet, hat die Verantwortung, auch diese Gewalt quasi im Sinne des Rechtsstaates anzuwenden und noch quasi das Gewaltmonopol und eine mächtige Gewerkschaft und ein Innenminister, eine Innenministerin im Rücken, die alles für die eigene Polizei machen würde. Und auf der anderen Seite ist häufig Zivilgesellschaft, häufig sind es Menschen, die betroffen sind von Polizeigewalt. Das heißt, dieses Machtgefälle spielt natürlich auch mit rein. Was auch wichtig ist, und was zu vereinfacht wäre, zu sagen, die Polizei abgeschlossen ist das Problem. Das geht auch in verschiedene andere Bereiche über. Es gibt ein riesiges Problem mit rassistischem Bias, also Voreingenommenheit im Justizsystem. Sie können einem Richter alle Beweise vorlegen, und ich war in sehr vielen Gerichtssälen in diesem Land, und wenn ein Polizist vorbeikommt und irgendwas sagt, dann ist es fast immer so, dass der Richter dem Polizisten glaubt. Wenn sie noch 2 oder 3 Polizisten organisieren können, dann Jackpot. Es gibt einen Fall aus Brandenburg an der Havel, wo ein Fotograf verprügelt worden ist von 2 Polizisten. Und andere Kollegen von den Polizisten standen in Sichtweite, und das kam dann vor Gericht, und der Richter hat den Polizisten zugehört im Zeugenstand, und sie haben sich alle gegenseitig bestärkt und gedeckt. Und der Richter war kurz davor zu sagen, dass die Polizisten im Recht sind, und dummerweise lief aber die Kamera von diesem Fotografen die ganze Zeit mit. Und der Anwalt hat so CSI Brandenburg gemacht und hat dann dieses Tape abgefahren, quasi gezeigt im Gerichtssaal. Und dann hat man halt gesehen, wie diese Polizisten gelogen haben. Jetzt würden Sie sagen, es ist ein Einzelfall. Ich sehe darin eine Struktur, weil ich ganz, ganz oft einfach im Gerichtssaal saß und im Kontext von dieser junge Mann, der festgenommen worden ist, im Kontext dieser Kölner Silvesternacht. Sein Fall wurde im Amtsgericht in Köln verhandelt, und ich saß vor dem Gerichtssaal, und da waren 3 Polizisten, die ihn festgenommen haben, die haben sich abgesprochen vor dem Gerichtssaal. Blöderweise dachten sie, so einer wie ich versteht sie nicht, und ich bin natürlich so, als Journalist höre ich dann natürlich sehr gerne zu. Und das ist ein Problem, das erstmal nicht zu verorten ist bei Ihnen oder in anderen Polizeidirektionen. Das kommt auch noch dazu. Wir sind in einem föderalen Staat. Die Polizei in Hamm ist was ganz anderes als die Polizei in Schwerin zum Beispiel. Da muss man auch schauen. In Schwerin haben sie das Problem mit Nordkreuz, mit rechtsextremen, krassen Strukturen. Da wäre es jetzt unfair zu sagen, die Kolleginnen in Hamm müssen dafür jetzt den Kopf hinhalten. Nichtsdestotrotz gibt es diese Strukturen, die man wieder und wieder findet. Und so ist es, glaube ich, auch total wichtig, nochmal auf rassistische Voreingenommenheit in anderen Bereichen zu sehen, die dann greifen, auch beim Thema Polizeigewalt. Ich habe jetzt die Stelle nicht auf die Schnelle gefunden in meinem ersten Buch, aber ich beschreibe da den Polizeireporter. Das ist ein riesiges Problem, wie rassistische Sprache und rassistischer Bias plötzlich in vielen Artikeln und Berichten auftaucht. Es hat erstmal was damit zu tun, dass viele Kolleginnen sehr unkritisch Polizeimeldungen einfach übernehmen. Das geht überhaupt gar nicht. Ich weiß, ich bin selbst Journalist, es gibt nicht viel Zeit. Man ist dann alleine quasi, muss die ganze Seite füllen. Lokaljournalismus, niemand möchte mehr dafür bezahlen oder sehr wenige Menschen wollen dafür bezahlen. Und dann muss man ja auch irgendwie damit umgehen, und leider tendieren sehr viele Kolleginnen und Kollegen dazu, dann einfach zu sagen, dann kopiere ich einfach die Polizei. Das geht überhaupt gar nicht. 2-Quellen-Prinzip. Man muss zum Hörer greifen oder rausgehen und muss das nochmal nachrecherchieren. Die Polizei ist eine Quelle. Da brauche ich mindestens eine andere Quelle, um das nochmal gegenzuchecken. Und ich habe mit einer Germanistin aus Portugal gesprochen, weil diese kritische Forschung weniger in Deutschland stattfindet. Da musste jemand aus Portugal kommen, und die hat sich viele Polizeimeldungen angeguckt nach rassistischer Sprache. Und dann hat sie versucht, nochmal die Fälle nachzurecherchieren, die dort erzählt werden in diesen Polizeimeldungen. Und herausgefunden, wenn die Herkunft, also die Nationalität nicht genannt wird, dann ist es eine weiße deutsche Person. Und die Herkunft wird ganz oft nicht genannt. Und ich saß schon neben einem Polizeireporter in einer Lokalzeitung, Der hat am Telefon den Pressesprecher von der Polizei gefragt, was ist das eigentlich für ein Landsmann? Bei jedem einzelnen Telefonat, da saß neben mir immer, was ist das für ein Landsmann? Und wenn es ein Libanese war, dann kam das in die Zeitung. Und wenn es ein Franzose war, dann war das nicht interessant. Und das ist der Bias tatsächlich. Das ist etwas, was über die Polizei hinausgeht, was dann aber auch ein bestimmtes Bild kreiert. Und ich bin ja nicht so naiv und sage, alle Mohammeds sind Engel und da gibt es keine Kriminalität. Kriminalität findet man in jeder einzelnen Bevölkerungsgruppe. Es geht nur darum, wie man das darstellt und wie man das verzerrt. Ich habe eine sehr lange Recherche gemacht in Niedersachsen, wo ich am Anfang eigentlich nur die Statistik kritisch gelesen habe zu sogenannten arabischen Großfamilien, Clans, wo ich irgendwie schon ein bisschen, das war so suspekt, weil die Kurve ging nach oben. Also die Statistik hat gesagt, wenn man von Niedersachsen nach Bremen mehr zu Fuß geht, dann ist man in Niedersachsen in Lebensgefahr und in Bremen ist alles gut. Da hat man schon ein Problem quasi von der Grundhaltung, wie Statistiken funktionieren. Das hatte aber etwas damit zu tun, dass in Niedersachsen eine Statistik gefüttert wurde, dass über bestimmte Nachnamen Menschen automatisch in die Clan-Statistik gerutscht sind. Also wenn ein 13-Jähriger ein Snickers oder ein Mars oder Bounty oder so am Hauptbahnhof in Hannover geklaut hat und einen falschen Nachnamen hatte, wo die Polizei definiert hat, das ist ein Clan, dann kam dieser Fall in die Clan-Statistik. Und so wurde das aufgebläht. Es gab Fälle, wo Leute bei einem Hochzeitskorso zu langsam auf der Autobahn gefahren sind und da plötzlich schwupps 13 Einträge in diese Clan-Statistik. Falsch geparkt, Clan-Statistik über Rot. Das sollte natürlich alles nicht passieren. Ich bin kein Autofahrer, ich weiß nicht, man sollte nicht zu langsam auf der Autobahn fahren. Aber so werden auch Realitäten imaginiert und konstruiert. Und deswegen müssen wir einerseits die Polizei als Institution kritisieren, aber alles auch drumherum. Wir brauchen Medienkritik, wir brauchen Kritik des Justizsystems, wir brauchen Kritik von politischen Entscheidungsfindungen. Ein Innenminister bis vor kurzem, Horst Seehofer, der sich eigentlich überhaupt gar nicht um rassistischen Bias kümmern möchte. Im Gegenteil, man sagt ihm, es gibt ein Problem und der sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Der sagt, Rassismus gibt es gar nicht, weil es ist verboten. Das ist keine Diskussionsgrundlage, die zumindest evidenzbasiert ist, aus meiner Sicht. Jetzt wollten Sie noch was sagen zwischendurch. Ich? Nee, Sie wollten noch. Ich hatte nein, Sie. Nein, nein, ich denke, das. Ja. Okay. Sie haben sich nur gekratzt. Bestimmt, ja. Ich hatte jetzt keine Abwendung. Okay, aber ich habe eigentlich mit der dritten. Nein, nicht. Okay, alle wollen, niemand möchte was sagen. Okay, gut. Okay. Wollen wir das Thema wechseln oder gibt es. Na, bitte. Ja. Bisschen lauter. Der Begriff denken, und zwar den Begriff Happy Land. Das ist ein Begriff von der Autorin Tito Borghetto. Und ich finde, ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist es aber auch erst einmal, dass man diese Menschen hat, die wirklich sich die Mühe machen, ihr Happy Land zu verlassen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn viele erst gar nicht in der Lage sind, ihre eigenen Probleme zu reflektieren oder sich zu fragen, was mache ich denn falsch oder welche Sprache sollte ich denn nicht verwenden, welche Begriffe sollte ich denn nicht verwenden oder warum sollte ich dies denn nicht tun, dann würden wir auch keinen weiteren Schritt machen können in unserer Gesellschaft. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass A und O anfängt auch, dass man ganz klein anfängt und genau sich selbst reflektiert. Ja, vielen Dank für diesen Einwurf. Happy Land, ich hatte das Privileg, Tupoka Ogette erst vor kurzem zu moderieren. Happy Land möchte eigentlich nur aussagen, dass viele Menschen das Privileg haben, sich gar nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Und dass man das überwinden müsste eigentlich, vor allen Dingen für jene, die Entscheidungen treffen. An der Schule, Direktorinnen, in der Polizei, dann die Polizeichefs oder diejenigen, die das Sagen haben, in Ministerien dann diejenigen, die da auch die Entscheidungen treffen. Gibt es zu dem Thema, zu dem Themenkomplex noch Fragen, Anmerkungen? Ich Ja, bitte. Ich würde gerne hinzufügen, es wurde immer wieder gesagt, es geht um strukturelle Formen von Diskriminierung. Ich würde aber auch darauf hinweisen wollen, dass viele von unseren Diskriminierungen einfach auch kulturell sind, vom System her. Also wir neigen einfach dazu, Schuldzuweisungen zu machen, richtig und falsch zu sehen. Das heißt also auch die Normalos, ne? Nee. Alltagsdenken sind voller Vorurteile, sind sich ihrer verschiedenen Identitäten häufig gar nicht so bewusst, aber nicht gar nicht so unheimlich. Und das muss man jetzt auch mal insgesamt sehen. Also wir alle sind auch das Problem. Absolut richtig. Und dann geht es einfach auch darum, insgesamt zu sehen, wie kriegt man mehr Wertschätzung in die Gesellschaft. Wertschätzung für alle. Nicht jetzt positiv, also negativ geformt werden, wenn wir diskriminiert. Also das ist eine Endlosschleife. Da kommt man zwar an, man diskriminiert ja auch dann die Polizei, wenn man da immer auf den Grund hakt. Und da gibt es ja auch wirklich gute Erfahrungen, die man damit machen kann. Oder ich habe gute Erfahrungen auch gemacht, negative allerdings auch. Ja, also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch dass wir einfach auch sehen müssen, als Gesellschaft ist jeder Einzelne auch aufgerufen, irgendwann ein bisschen zu gucken, ist ja überwiegend negativ drauf oder auch wertschätzend und positiv. Jetzt bin ich so ein negativer Mensch, das ist das Problem. So grumpy und immer alles ist schlecht und so. Aber man kann das verlernen, als Teil halt meines Jobs wird dafür bezahlt, negativ zu sein. Aber Sie haben recht, dass man natürlich auch dieses große Bild nochmal sehen muss, wenn man einzelne Institutionen oder Räume kritisiert. Was mir aber wichtig ist, ist, dass man bei einigen Institutionen und deswegen dieses abstrakte, strukturelle, schnell was tun könnte. Ein Problem oder eine Möglichkeit gibt es, oder es gibt mehrere Möglichkeiten. In Großbritannien ist das Racial Profiling zurückgegangen in dem Augenblick, wo Quittungen ausgestellt werden mussten. Also das ist natürlich bürokratisch, das ist Bürokratie, aber in Großbritannien, in England vor allen Dingen, müssen Polizistinnen und Polizisten das dokumentieren und der betroffenen Person eine Quittung geben. Und dann ging es zurück. Plötzlich, weil da so eine Hürde eingebaut worden ist, die tatsächlich nur ein paar Augenblicke dauert, dass man das da in so dieses Ding eintippt. Man könnte tatsächlich sehr pragmatisch schauen, welche Reformen man von jetzt auf gleich gut umsetzen könnte, um das Problem institutionell in den Griff zu bekommen. Anderes großes Problem, die Polizei ermittelt gegen die Polizei, wenn was schief läuft. Aus meiner Sicht, das hat bisher nicht so gut funktioniert, auch wenn es eine andere Polizeidirektion ist. Als in Essen die rassistischen, antisemitischen Chats aufgetaucht sind, haben die Kolleginnen und Kollegen ein paar Kilometer weiter ermittelt. Das ist nicht so gut aus meiner Sicht. Und man hat in anderen Ländern, wo natürlich dann auch das Problem mit Rassismus hier einfach verpufft ist, und man hat in anderen Ländern erprobt, unter anderem auch in Dänemark und in Großbritannien, dass es eigentlich eine unabhängige Instanz braucht, um Missstände dann in der Polizei aufzuarbeiten. Es gibt andere Sachen, wo ich skeptischer bin. Da heißt es, wir brauchen nur mehr Diversity bei der Polizei. Also mehr Mohammeds und Hammoudis sollen einfach zur Polizei gehen. Meinen Recherchen nach wollen sich Polizistinnen of Color, nicht alle, aber einige von denen eher beweisen tatsächlich. Und dann wird noch härter operiert. Und dazu gibt es erste einige Studien. Ich rede demnächst mit einer Polizeiwissenschaftlerin aus Berlin, die auch sich das anschaut. Und da bin ich auch wieder vorsichtig, ich könnte auch dazu was vorlesen später, wenn es so eine Diversity-Fassade dann ist und sagt, jetzt von der Polizei weg, dann sagt, okay, wir haben ein Problem in der Hochschule, dann brauchen wir einfach nur eine kopftuchtragende Professorin und alles ist gut. Die Hochschule hat ja immer noch die Struktur, so wie sie funktioniert. Man hat jetzt nur eine Person, die man quasi da präsentieren kann und sagen kann, wir sind vielfältig und alles ist super. Und so gibt es halt viele verschiedene Ansätze. Bodycams, helfen die oder helfen die nicht? Da gibt es verschiedene Studien aus verschiedenen Ländern. Da muss man nochmal schauen für den deutschen Kontext. Es gibt in Berlin ist das erste Bundesland gewesen mit einem Antidiskriminierungsgesetz, wo es mittlerweile möglich ist, dass man offiziell Beschwerde einlegt, wenn es rassistische Vorfälle oder Gewalt gibt von Behörden allgemein, auch von der Polizei. Die Polizeigewerkschaft hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil sie dachten, jetzt wird alle, weil ich laufe ja nur herum und möchte alle Polizisten anzeigen die ganze Zeit, als hätte ich nichts zu tun. Seit einigen Monaten ist es jetzt in Kraft. Es gibt Fälle, die angezeigt werden, dann geprüft werden. Und es ist mitnichten so, dass alle Polizisten jetzt plötzlich Angst haben müssen, dass irgendwelche Antifas rumlaufen am Cottbusser Tor in Berlin und nur darauf warten, dass die Polizisten anschwärzen können oder so. Da muss man jede einzelne Maßnahme prüfen und es gibt dann noch utopische Sachen, wo man davon ausgeht, dass es gut ist, finanzielle Mittel, wie gerade vorgelesen, von der Polizei wegzunehmen und dann ergänzend in andere Bereiche zu stecken, zum Beispiel in soziale Arbeit und sozialpsychologische Betreuung, bis hin zur utopischen Vorstellung, dass man Sicherheit komplett als Gesellschaft anders denken kann. Es gibt andere Gesellschaften, zum Beispiel Native American Tribes in Nord-, aber auch in Südamerika, die Justiz und Sicherheit ganz anders denken und nicht mit Policing denken. Das würde jetzt hier zu weit führen, aber es gibt diese Ansätze. Da ist das ein utopischer Gedanke, ob man überhaupt quasi, ob man sowas wie Gefängnis braucht oder ob man so eine andere Möglichkeit bekommen könnte, als Gesellschaft für Recht und Ordnung zu sorgen und Gerechtigkeit vor allen Dingen. Bitte. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, weil Sie es gerade angesprochen haben, Berlin, den Landesantidiskriminierungsgesetz, dass es in NRW nicht gibt, obwohl es eigentlich verpflichtend wäre laut EU-Recht und das sozusagen im Diskurs langsam aufkommt, aber auch in Berlin beispielsweise ist es ja jetzt nicht so, dass es aus dem nicht sozusagen herauskommt, sondern es ist eigentlich verpflichtend bundesweit. Ja, das möchte ich hier nochmal hervorheben, dass das hier fehlt und es gibt keine rechtliche Möglichkeit, die Verwaltungstechnik dieses nicht verankert. Wir haben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Zivilrecht, aber eben nicht für institutionsstaatliche Institutionen. Ich kenne mich in NRW bei dieser Sache nicht so gut aus, kann es mir aber vorstellen, dass es hier auch eine Großbaustelle ist, deswegen braucht es halt diese Kritik. Was ich weiß, ist, dass es hier in NRW auch eine Problematik gab, die in Richtung Niedersachsen ging, das mit der Clan-Statistik. Also es gab auch in NRW, weil ich halt auch nicht ganz viel Zeit und 15 Leben habe, habe ich mich auf ein Bundesland konzentriert. Es gibt, glaube ich, statistisch betrachtet jeden Tag eine Razzia in einer Shisha-Bar oder in einem Laden oder irgendwo, wo Clan-Kriminalität vermutet wird. Und was ich einmal gemacht habe für Berlin, habe ich dann immer, wenn die Razzia stattgefunden hat und es am nächsten Tag in der Lokalzeitung war, habe ich dann danach gefragt, was bei rausgekommen ist. Und ganz oft war die Antwort nichts. Da wurde nichts gefunden. Ganz oft war die Antwort, es wurden 2 Kilo unverzollten Shisha-Tabak gefunden. Aber die Statistik am Ende des Jahres lautet so und so viele Razzien und so viele Überstunden bei der Polizei wegen Clan-Kriminalität. Das meine ich mit kritisch lesen von Statistiken. Und weil NRW einfach so weit ist, habe ich das für NRW jetzt nicht machen können, auch weil es so unübersichtlich ist, Ruhrpott und so weiter und so fort. Und das ist aber auch gut für das Sicherheits... Meine Mutter guckt RTL aktuell und denkt, du darfst nicht in Berlin vor die Tür gehen. Das ist wirklich schlimm. Und dann sage ich ihr, komm hier, ich erkläre ihr dann das. Und sie sagt so, warum lügen die herum eigentlich die ganze Zeit? Peter Klöppel lügt mich an. Und dann versuche ich ihr zu sagen, das ist was damit zu tun hat, dass es natürlich diesen angelernten Rassismus gibt, der noch nicht reflektiert wird, weil an vielen Stellen, ich habe jetzt gesagt, Diversity-Fassade, aber Repräsentation ist ganz wichtig, an vielen Stellen sitzen halt nicht Leute, die sagen, Moment mal, diesen Beitrag können wir eigentlich gar nicht so machen. Da müssen wir nochmal kritisch nachbohren oder eine Reflexion einbauen.